Ein neuer Forscher des Korea Forschungszentrums vom Fernost-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften gewährte am 31. Oktober der Nachrichtenwebsite Pravda.ru ein Interview und erwähnte dabei die Frage über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Er erinnerte daran, dass man bei den sechsseitigen Verhandlungen die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auf die Tagesordnung gestellt hatte. Die amerikanischen Atom-U-Boote, atomgetriebenen Flugzeugträger und Atombomber, so fuhr der russische Wissenschaftler fort, erscheinen ständig in Südkorea und die USA würden unabhängig vom Atomwaffenbesitz der DVRK das Raketenabwehrsystem in Südkorea stationiert haben. Russland und auch China verstehen den Grund für den Atomwaffenbesitz der DVRK und wissen genau, dass die USA das Abfangraketensystem stationieren wollen, um Russland und China zurückzuhalten. Die DVRK habe deutlich erklärt, dass sie auf keinen Fall die Atomwaffe zuerst einsetzen werde, solange andere Länder sie nicht angreifen würden. Aber in den USA existiere die Theorie über den nuklearen Präventivschlag gegenüber Nordkorea und Russland, so sollten Russland und China die USA dazu auffordern, den Plan für den nuklearen Präventivschlag zurückzunehmen.